Fünftes Kapitel. Das Haus des Landrats lag am anderen Ende der Stadt. Es war ein einfaches, etwas altmodisches Haus direkt an der Hauptstraße. Hinter dem Haus gab es einen kleinen Wald, der die Plantage hieß. Dahinter lagen die Dünen. Das Landratsamt war auf der anderen Seite der Hauptstraße. Alle standen vor dem Haus und warteten auf das Paar. Innstetten half Effi beim Aussteigen und grüßte die Wartenden freundlich. Dann ging er mit ihr an der Dienerschaft vorbei ins Haus. Das Hausmädchen, eine hübsche, nicht mehr ganz junge Person mit blonden Haaren, half Effi, den Mantel auszuziehen. »Ich denke, es sind alle hier. Nur Frau Kruse natürlich nicht. Die lässt ihr schwarzes Huhn nicht allein. Dies hier ist Johanna, unser Hausmädchen. Sie kommt aus der Mark, Brandenburg.« »Wie du. Und dies hier ist mein alter Friedrich, der schon mit mir auf der Universität war. Nicht wahr, Friedrich? Das waren Zeiten. Dies ist Christel. Sie kocht für uns. Und ich kann dir sagen, sie kocht gut. Und dies hier ist Rollo. Nun, Rollo, wie geht's?« Rollo stellte sich auf zwei Beine, legte die Vorderpfoten auf Innstettens Schultern und bellte. »Schon gut, Rollo, schon gut. Aber sieh da!« »Das ist die Frau. Ich habe ihr von dir erzählt.« Rollo setzte sich vor Effi hin und sah sie an. Effi hatte schon Zeit gefunden, sich den Flur der Wohnung anzusehen. Es war sehr hell, die Lampen waren etwas primitiv, große Schränke standen an der Wand und an der Decke hingen ein großes altes Schiffsmodell, ein sehr großer Fisch und hinter dem Fisch: »Was ist das, Gerd? Das sieht aus wie eine große Zigarre vor einem Tabaksladen.« »Das ist ein junges Krokodil, aber das kannst du dir morgen viel besser ansehen. Jetzt komm und lass uns eine Tasse Tee nehmen. Dir war doch sicher kalt auf der Fahrt.« Das Hausmädchen und die Köchin gingen fort. Nur Friedrich und Rollo folgten den beiden in das Wohn- und Arbeitszimmer des Hausherrn. Auch dieses Zimmer fand Effi sonderbar. Aber schon hatte Innstetten sie in ein zweites, größeres Zimmer geführt, von dem aus man den Garten sehen konnte. »Das, Effi, ist nun dein. Johanna und Friedrich haben es so gut eingerichtet, wie sie konnten. Ich finde es nicht schlecht und hoffe, es gefällt dir auch.« Sie gab ihm einen herzlichen Kuss. »Du bist so lieb zu mir. Der Flügel und dieser Teppich, ich glaube, es ist ein türkischer. Und das Aquarium mit den Fischen und die Blumen, das ist so lieb.« »Ja, meine liebe Effi, das kann nicht anders sein, wenn man jung und hübsch und liebenswürdig ist. Die Kessiner wissen das auch schon, Gott weiß woher. Die Blumen wenigstens sind nicht von mir. Friedrich, wo kommen die Blumen her?« »Von unserem Apotheker, Gieshübler. Es liegt auch eine Karte bei.« »Ach ja, Gieshübler. Alonso Gieshübler«, sagte Innstetten. Er lachte und gab Effi die Karte mit dem exotischen Vornamen. »Von Gieshübler, das heißt Dr. Gieshübler, aber er will nicht, dass man ihn so nennt. Von dem habe ich dir noch gar nicht erzählt. Du wirst ihn bald kennenlernen. Er ist wirklich ein Original, aber er liebt alles Schöne und vor allem, er ist ein herzensguter Mensch. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Aber lassen wir das alles und setzen uns und nehmen unseren Tee. Wo soll es sein? Hier bei dir oder bei mir? Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.« Sie setzte sich sofort aufs Sofa. »Heute bleiben wir hier. Heute bist du bei mir zu Gast. Oder lieber so, den Tee bei mir, das Frühstück bei dir.« Und sie lachte, näherte sich ihm und wollte ihm die Hand küssen. »Nein, Effi, nicht so. Für dich möchte ich keine Respektperson sein. Das bin ich für diese Kessiner. Für dich bin ich...« »Nun was?« »Das sage ich nicht.«